Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0130 2911. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0130 2911. Ja, Freunde, Sex in der Schule. So heißt unser Thema heute Nacht im Talkradio. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talkradio. Also, wer von euch hat Sexerlebnisse in der Schule gehabt? Mit Gleichaltrigen, mit Älteren, mit Lehrern, mit Lehrerinnen? Und das gehört ja auch zum Thema im weitesten Sinne des Wortes. Was fällt euch ein zu dem Stichwort Sexualkundeunterricht? Wie ging oder wie geht das da bei euch ab? 0130 2911, unsere übliche kostenfreie Telefonnummer für euch und die übliche kostenfreie Faxnummer 0130 1151 22. Am Start heute Nacht Andrea, 21 Jahre alt. Hallo. Ja, hallo Domia. Andrea, Sex in der Schule. Ja. Du kannst was erzählen. Ja, also dann leg mal los. Erstmal zum Sexualkundeunterricht. Ja. Der war bei uns also total mies. Warum? Ja, wir haben also im 5. Schuljahr haben wir so Zettel bekommen. Aha. Und da sollten wir halt die mit nach Hause nehmen und unseren Eltern zeigen. Und ob die das überhaupt wollen, dass wir da Sexualkunde durchnehmen. Mhm. Ja, und im 5. Schuljahr hatten wir also zu viele Absagen von den Eltern. Da wurde es dann überhaupt nicht durchgenommen. Ist das wahr? Ja. Mhm. Also das war ziemlich krass gewesen. Ja. Ja, und im 7. Schuljahr, da haben wir es dann durchgenommen, aber auch wieder mit den Zetteln, die musste man dann auch wieder mitbringen. Aha. Und ja, der Lehrer, der war also, ich weiß nicht, ich glaube, der hatte selber noch nie Sex in seinem Leben gehabt oder wusste nicht, was es ist, also keine Ahnung. Die besten Voraussetzungen für einen solchen Unterricht? Ja, weil der war also absolut daneben. Der hat dann, ja weiß ich nicht, wenn wir ihn irgendwas gefragt haben, hat er sofort gesagt, ach, ihr wollt mich sowieso nur verarschen. Und aha, weil er auch nicht gedacht hat, wenn jetzt irgendwie ein Junge gefragt hat, was sind jetzt genau die Hoden und was haben die für eine Funktion und so, dann hat er sich also direkt verarscht gefühlt. Mhm. Also ihr wart zusammen, Jungs und Mädchen, in einer Klasse? Ja. Es wurde nicht getrennt für den Unterricht, gab's ja auch, gibt's manchmal ja auch sowas. Nee, nee. Das war bei euch nicht so. Und wurde wurde es schematisch erklärt oder wurden auch richtige Bilder gezeigt oder gar Filme? Nee, also es ging auch relativ kurz. Wir hatten vielleicht 2 oder 3 Doppelstunden nur. Mhm. Und er hat wirklich alles so mit den Fremdwörtern besprochen, mhm, und überhaupt nicht jetzt erklärt, wie und was und wo, wie was hingehört halt. Also du hast nicht viel Neues dazugelernt? Nee. Nee. Wusstest du vorher schon im Prinzip das Wichtigste? Nee, ich habe es nachher auf der Schultoilette erfahren. Der übliche Weg. Ja, mit meinem Freund damals. Ah, also das ist jetzt der zweite Grund des Anrufes. Also ja, es gibt noch was zu erzählen. Ja. Erzähl. Also wir waren halt zusammen gewesen und zu Hause haben wir dann halt schon, wie man halt macht, man liegt so im Bett und dann gehen die Finger mal so überall kundschaften. Mhm. Ja, und dann irgendwann, weiß ich auch nicht, wir waren halt in der Schule gewesen und wir waren beide aufeinander. Auf einmal kam es halt so rattig aufeinander. Ja. Also wir nur noch in die Toilette reingestürmt und ja, haben wir es dann gemacht. In die Männertoilette oder Herrentoilette? Frauen. In die Frauentoilette. Frauentoilette. Frauentoilette. Ja. Wie alt wart ihr da? Ich war da so 16, ja. 16, das war nach diesem besagten Sexualkundeunterricht, ne? Danach war das. Mhm. Ja, ja, also viel später eigentlich danach. Viel später. Also, aber ich habe eigentlich so vorher auch noch nie sowas von Sex gehört, außer das, was man untereinander erzählt. Mhm. Von wegen, ja, klar war ich schon mal mit einem Jungen im Bett und logisch, man will auch angeben und man war die Beste dann im Bett. Und ist das ja nicht gerade der romantischste Ort, ne? Im Damenklo. Nee, also das war auch total unromantisch, das war auch total scheiße. Also keine guten Erinnerungen daran? Nee, also überhaupt nicht, überhaupt so an Sex oder so, überhaupt nicht. Mhm. Also ich muss ganz ehrlich sagen, obwohl ich eine Tochter habe, ich kann ganz gut ohne Sex leben, weil ich halt auch vergewaltigt worden bin und... Aber diese Geschichte, die hast du freiwillig mitgemacht damals? Ja, nee, die klar. Das schon, ne? Es erübrigt sich wahrscheinlich zu fragen, ob du da in der Toilette einen Orgasmus hattest. Wahrscheinlich nee, nicht, ne? Nee, das tat so weh, das erste Mal und so, also... War das für ihn auch das erste Mal? Das kann ich nicht genau sagen. Er hat sich nicht so angestellt. Also er wusste eigentlich so ziemlich genau, was er zu tun hatte. Haben das irgendwelche anderen Leute mitbekommen, dass ihr da auf dem Klo... Ach, ich denke, also wo wir rauskamen, da haben einige ziemlich gegrinst. Also ich denke mal schon. Wie lange hat die Aktion gedauert? 5 Minuten, weil einer gerufen hat, der Lehrer kommt. 5 Minuten? Das war gerade mehr oder weniger rein, raus und da rief dann jemand, der Lehrer kommt. Und, das war's dann. Und dann zurück in den Matheunterricht oder so. Ja. Ein kleines Sexerlebnis im Damenklo von der Andrea. Ganz ich danke für deinen Anruf. Ja, tschüss, bitte schön. Andrea. Ciao. Tschüss, Domian. Herzlich willkommen, Tobi. Ja? 24. Ja, hallo, grüß dich, Jürgen. Sex in der Schule. Ja, da hatte ich mein besonderes Erlebnis, ja. Und zwar, mein Biolehrer war gleichzeitig mein Sportlehrer. Ja. Und das Thema Sex oder Aufklärung wurde im Unterricht nie durchgenommen. Mhm. Bis auf einmal dann er mich persönlich aufklärte, sag ich mal. Wie bitte? Ja, das war im Sportunterricht. Er dich persönlich aufklärte? Naja, aufklären ist übertrieben. Aber er hat mich doch irgendwie ein bisschen verführt. Erzähl mal genauer, was da abgegangen ist. Das war halt nach Sport. Ich war halt derjenige, der mit abbauen musste. Erstmal, wie alt warst du? 15. Ja. Das war im 9. Schuljahr. Mhm. Und ich war halt der Letzte. Dadurch, dass die anderen schon weg waren, muss halt noch Geräte mit abbauen. War halt das Letzte unter der Dusche, die anderen waren weg. Und auf einmal kam er rein und fing an mir rumzuspielen. In der Dusche? In der Dusche, ja. Ja. Also er kam dann auch zum Duschen? Richtig, ja. Und du standst noch unter der Dusche? Genau. Nackt? Ja. Ja. Wie man so duscht halt. Ja. Und dann fing er so mir nichts, dir nichts an dir rumzuspielen? Richtig, ja. Ist ja schon eine gewagte Kiste, ne, für einen Lehrer. So, und richtig. Tobi, was ja. hat er gemacht? Er fing an mir rumzuspielen und es hat sich dann irgendwie auch, fing ich mal auch an. Mhm. Naja, und das hat sich dann so hochgesteigert. Mhm. Was heißt das? Bis wohin? Bis zum Orgasmus. Bis zum gegenseitigen Orgasmus? Richtig, ja. Also was habt ihr gemacht? Ihr habt euch gegenseitig einen runtergeholt? Richtig. Mhm. Mhm. Wie alt war der Lehrer damals? Ich schätze so Mitte 30. Mhm. So, nun ist das ein Ereignis, was man als 15-Jähriger, glaube ich, nicht so wegsteckt, ne? Mhm. Oder? Ich sag mal so, ich habe seitdem nie wieder gleichgeschlechtliche Kontakt oder irgendwelche Beziehungen oder sowas. Mhm. Das, wie hast du. Damals habe ich es wohl nicht so leicht weggesteckt, aber inzwischen habe ich es ganz gut verarbeitet, glaube ich. Wie hast du dich denn danach gefühlt? Na gut, dadurch, dass das meine erste Erfahrung war, war ich doch schon irgendwo. Naja, stolz ist das falsche Wort, aber. Mhm. Stolz, auch in, vielleicht ein bisschen stolz doch, dass der Lehrer gerade nur dich ausgesucht hatte. So ungefähr, ja. Fandst du diesen Lehrer an sich gut? Hast du den respektiert oder geachtet gar? Bis zu dem Zeitpunkt, ja. Danach nicht mehr? Danach nicht mehr, nein. Inwiefern? So als Schüler denkt man halt immer, dass ein Lehrer was Besonderes ist, eine besondere Autorität hat oder sowas. Mhm. Nur daraufhin habe ich dann gedacht, dass er doch ein bisschen, ich sag mal, daneben ist. Mhm. Obwohl das halt in dem Moment Spaß gemacht hat. Mhm. Man macht sich hinterher sogar einen Gedanken. Hast du dich denn, auch wenn es in dem Moment Spaß gemacht hat, hast du dich hinterher, wenn du an diese Sachen gedacht hast, geekelt? Ein bisschen schon, ja. Mhm. Kam es dann irgendwann nochmal zu einer zweiten Begegnung? Nein, überhaupt nicht. Hat er dich vollkommen in Ruhe gelassen? Das war, er hat mich so behandelt wie jeden anderen, ja. Mhm. Und ihr habt auch nie geredet darüber? Nein. Mhm. Ich würde es gerne heute tun, wenn ich noch wüsste, wo er wohnt oder sowas. Mhm. Würde ich gerne mal darüber auch ansprechen, aber. Wie beurteilst oder wie urteilst du heute darüber? Es war schon ziemlich dreist. Mhm. Und ich weiß es nicht. Mhm. Also ich habe inzwischen ein ganz anderes Bild von diesem Mann. Inwiefern? Als ich damals als Schüler hatte. Mhm. Also ein schlechteres Bild. Ja. Ja. Ich meine, was er da gemacht hat, ist natürlich, er kommt zu Recht in Teufelsküche, wenn so etwas beweisbar rauskommt. Ne? Ja, ja. Habe ich in dem gut, ist man in dem Alter. Er vergeht sich quasi an Abhängigen. Richtig, ja. Und er spielt mit seiner Karriere, mit seiner gesamten Zukunft, ne, wenn er sowas macht. Hattest du in irgendeiner Weise irgendwann später mal dran gedacht, dieses an die große Glocke zu hängen oder ihn gar anzuzeigen? Ja, das ist schon ein paar Jahre her. Da habe ich schon mal gedacht, das war eigentlich eine Frechheit, was er gemacht hat. Und ja. Das heißt Frechheit, ne? Naja gut, es geht halt nicht. Mhm. Mhm. Die Sache ist für dich jetzt mehr oder weniger vom Tisch. Die ist erledigt, ja. Ab und zu denkst du mal dran, aber wahrscheinlich selten. Selten. Ja, ich habe gestern eure Sendung gesehen und da habe ich zufällig das Thema gehört. Mhm. Und da hat es Klick gemacht und da kam das wieder in die Erinnerung. Genau. Du bist nicht schwul? Nein. Nein. Das war der einzige Mann wahrscheinlich in deinem Leben. Richtig, ja. Der wird auch bleiben. Der Biolehrer und Sportlehrer. Genau. Ja, Tobi ist die Abkürzung von Tobias wahrscheinlich. Richtig, ja. Tobias, danke für deinen Anruf. Okay. Ciao. Tschüss. Tschüss. Thorsten, 21. Ja, grüß dich. Hallo, hier ist der Thorsten. Hat dich auch der Biolehrer verführt? Nein, bei mir war es meine Klassenlehrerin. Ah, jetzt kommen die Frauen rein. Und, Thorsten, warte eben. Ich sag mal eben den Leuten, die zugeschaltet haben, was wir heute machen. Das Thema heißt Sex in der Schule. Und ich frage euch und habe euch vorhin auch schon gefragt, welche Erfahrungen oder Erinnerungen ihr zu diesem Thema habt. Fand in eurem Leben Sex in der Schule statt? Wie auch immer, mit Gleichaltrigen oder auch mit Lehrern, Lehrerinnen, 0130 2911 oder faxmäßig erreichbar unter 0130 11 51 22. Thorsten, jetzt zu dir. Ja, das war damals, wie gesagt, meine Klassenlehrerin im Internat. Und ich sag mal, ich hatte bei ihr auch Nachhilfestunden. Also es war eine ziemlich, sag ich mal, eine begehrbare Frau, die so war. Wie alt warst du? Ich war 16. Schönes Alter. Schönes Alter. Und wie alt war sie? Sie war, ja, ich schätze mal 36, 37, älter war sie nicht. Ja. Ja, wie gesagt, hatte ich ja Nachhilfestunden. Internat muss man natürlich ein bisschen was pauken. Und ich kam da zu der Zeit noch nicht so ganz mit dem Lernstoff, der da war, weil ich da gerade erst ins Internat gekommen bin. Aus schulischen Gründen. Und, ja, ich sag mal, die Frau, die hat sich mir angeboten, mir Nachhilfestunden zu geben. Das habe ich dann auch gerne angenommen, weil, ich sag mal, eine qualifiziertere Person gibt es einfach nicht als Lehrerin oder ein Lehrer halt. Ja, also Nachhilfestunden jetzt erstmal das Angebot bezogen auf schulische Dinge. Auf schulische Dinge, richtig. Ja, und ich sag mal, dann irgendwann mal in der Schule ist mir ein bisschen was näher getreten, wo die anderen gerade in die Pause gegangen waren. Wie ist sie dir näher getreten? Ich sag mal, ja, die ist mir irgendwie an die Hose gegangen. So, ich bin zufällig dran gekommen, sag ich mal, und dann war es ein bisschen was mehr Absicht halt. So. Sie ist dir in den, hat dir in den Schritt gefasst, oder richtig, was? Richtig, richtig. Ist auch schon, auch dreist, ne? Ja, ziemlich dreist, ja. Ja, und dann? Ja, und ich sag mal, ich war auch nicht gerade abgeneigt, weil, wie gesagt, war eine begehrbare Frau. Sie war hübsch, hatte eine gute Figur. Und ich sag mal, da habe ich das nicht abgewehrt. Ja. Ja. Und dann hatten wir in der Pause, es war die lange Pause von uns, die ging eine halbe Stunde. In der halben Stunde hatten wir, sag ich mal, Geschlechtsverkehr. Wo? Im Klassenzimmer. Im Klassenzimmer. Im Klassenzimmer. Das Zimmer war abgeschlossen. Na, ich sag mal, wie soll ich das sagen? Das war nicht das einzigste Mal. Ich sag mal, das waren noch mehrere Pausen, also nicht an dem Tage, sondern an verschiedenen Tagen noch, wo dann auch Sex im Klassenzimmer stattgefunden hat. Ihr habt es immer in den Pausen im Klassenzimmer getrieben? Richtig. Auf diesem Pult da vorne? Auf dem Pult, richtig. Also wirklich wie im schlechten Film, ne? Ja, ich sag mal, schlechter Film hin oder her, also es hat Spaß gemacht. Und das ist denn davon, ist da die Initiative dann auch nochmal endgültig, ja, wahrscheinlich von ihr ausgegangen? Ja, ich sag mal nachher auch ein bisschen was von mir. Mhm. Und auch bei ihr zu Hause dann, weil, wie gesagt, die Nachhilfestunden, die hat es mir dann privat gegeben. Ja, ich sag mal, das waren auch privat, also Nachhilfestunden auch nicht nur in Sachen Mathe oder so. Wir waren dann auch im Sex lachen und ich sag mal. War das, du erzählst das heute so ein bisschen, vielleicht sogar ein bisschen mit Stolz? Ja, ich sag mal, in dem Alter, eine ältere Frau wie ich sie war, also eine ältere Frau halt. Und dann auch die Lehrerin, ich sag mal. Hast du dich damals in die Lehrerin verknallt? Ja, habe ich. Hast du? Habe ich. Gab das Komplikationen? Weniger, nein. Ich sag mal, meine Noten oder so sind gleich geblieben, also. Aber da ist denn daraus eine, da ist doch nichts daraus erwachsen, keine Beziehung oder sowas, oder? Nein, nein, auf gar keinen Fall. Das ist dann, als ich dann mit dem Internat fertig war, ist das dann abgebrochen. Das zog sich dann insgesamt wie lange hin? Das hat sich auf 2 Jahre hingezogen. So lange? Ja. So lange hattet ihr eine heimliche Liebesbeziehung, also eine heimliche Sexbeziehung? Richtig, richtig. Und du hattest in dieser Zeit auch zu keinen anderen Mädchen Kontakt? Nee, wollte ich zu dem Zeitpunkt nicht, weil... Du warst bedient von und mit der Frau? Richtig. Ja. Hattest du Sorge, dass das irgendwie durchsickert? Ja, hatte ich. Da muss man doch ziemlich aufpassen, dass da die Klassenkameraden oder Freunde das nicht mitkriegen. Weil das, ich sag mal, dann hieß nachher, also würde, hätte es geheißen, war, du kriegst bessere Noten halt und so, ne? Und das wollte ich auch nicht gerade. Ist denn trotzdem, wenn es auch keine Liebesbeziehung war, sagst du, doch eine persönlich vertraute, private Ebene entstanden zwischen euch beiden. Habt ihr auch so viel eher intimere Dinge auch besprochen? Oder war das doch mehr nur so eine Sexgeschichte? Nein, wir haben auch intimere Sachen besprochen. Mhm. Hatte sie einen Mann, Ehemann? Nein, hatte sie nicht. Mhm. Sie war solo. Und ja. Auch an dich die Frage, ich habe das Tobi vorhin auch gefragt, wie du das im Nachhinein jetzt bewertest, diese Geschichte. Ja, wie bewerte ich das im Nachhinein? Also du bist einmal, hast du gerade gesagt, ist das eine Sache, die dich damals mit Stolz erfüllt hat. Dennoch ist diese Frau ich würde mal sagen, doch recht verantwortungslos vorgegangen. Ja, richtig. Wie siehst du das heute? Ich sag mal, das ist wohl richtig, dass sie verantwortungslos mit der Sache umgegangen ist, weil ich war nun mal ein Schüler von ihr. Und es hätte sein können, dass ich nun mal die Sachen irgendwie, ich sag mal, in der schulischen Leistung und so laut Noten verbessern. Und naja, ich weiß nicht, das hätte dann vielleicht nicht sein dürfen. Und sie hat sich im Bereich der Illegalität bewegt, richtig, mit dem, was sie gemacht hat. Ne? Ja. Aber abgesehen jetzt von all diesen ganzen Bewertungen, juristisch und moralisch, letztendlich ist es für dich eine gute Erinnerung. Es ist eine schöne Erinnerung, ja. Und du hast viel von der älteren Dame gelernt. Das habe ich wohl gemerkt, also wohl wirklich. Thorsten, ja. Ich danke dir für deinen Anruf. Domian, ich wollte dich noch von meinem Freund hier grüßen. Das ist nett, wie heißt der Freund? Weil ich wohne und dem sein Telefon belagere. Wie heißt der? Weil ich andauernd anrufe. Wie heißt der? Der heißt Michael. Michael. Michael. Der Freund von Thorsten. Der Freund von Thorsten, richtig. Ich grüße zurück. Ja. Danke. Danke. Aus dem Hintergrund. Ihr beiden, bis dann mal. Jo, tschüss und danke. Tschüss. Daniel. Ja, hallo. 18 Jahre alt. Ja, genau, stimmt. Gehst du noch zur Schule? Ich nicht mehr, nein. Nein, aber das ist eine Lehre. Ja, aber du hast was aus der Schule zu erzählen. Ich habe, ja, das war so vor 2,5 Jahren. Da bin ich, ja, ich bin jetzt noch mit dem Mädchen zusammen. Dann, weil bei uns sind die Kunsträume, die sind ganz oben, so vom Unterricht. Und da bin ich damals so, wir hatten Kunst, weil ich war mit meiner Freundin so, die war in eine Parallelklasse von mir. Da sind wir hoch im Kunstraum gegangen, weil wir hatten, das war Pause, durfte man normalerweise nicht hoch. Da sind wir dann hochgegangen. Ja, und dann auf einmal erstmal so ein bisschen so rumgeknutscht und dann ging es eben weiter, also mehr zur Sache. Ihr beide im Kunstraum? Ja, genau. Ja. Und habt da Kunst direkt betrieben? Ja, so auf eine Art, ja. Ja, und dann ging das da so, so wurde da immer mehr draus und dann haben wir auch gar nicht gehört, dass die Pause zu Ende war. Und auf einmal schloss, also die Tür waren ja schon, sind bei uns im Klassenraum immer offen. Ja, und auf einmal stand mein Klassenlehrer da. Und ihr standet oder lag da? Wir lagen da auf dem Tisch, so. Wie weit hattet ihr euch ausgezogen? Ja, ich hatte nur so meine Hose runter und ja, meine Freundin, die war ein bisschen mehr so entkleidet. Oh, wie peinlich. Das war, ging bis auf die Knochen. Und ihr wart in dem Moment noch richtig zugange? Ja, klar. Ja, und dann wurde auch sofort die Rektorin dazu gerufen. Ja, erstmal so anziehen und alles und gerade so einen roten Kopf und was weiß ich nicht alles. Ja. Ja, und dann mussten wir runter zur Rektorin, mussten wir das alles erklären, wie das gekommen ist und dies und das. Ja, und dann, anderen Tag wurden unsere Eltern benachrichtigt. Ach du je. Von mir ist dann die Mutter damit hingekommen. Oh ja, von meiner Freundin, mit der bin ich jetzt ja noch zusammen. Ja, und von der ist dann der Vater gekommen. Und welche Konsequenzen hatte das für euch dann? Ja, das ging dann so weit, bis einer von uns beiden musste dann die Schule verlassen. Und so, weil der Vater von meiner Freundin, der konnte mich damals noch nicht leiden, der hatte voll das schlechte Bild über mich. Ja, und dann war der eben dafür, dass eben seine Tochter da von der Schule ging. Ja, ja. Ja, und dann musste sie von der Schule, dann ist sie ein Ort weiter zur Hauptschule gegangen. Ja, und so war das nun mal. Oh, war ja. Und hat sie sich dann in der neuen Schule zurechtgefunden, relativ flott? Ja, so das da hat sich ein bisschen hingezogen. Weil das ist immer schwierig. Ja. War das denn für dich und für deine Freundin sehr peinlich, als das dann hinterher rauskam und ihr dann vor dem Direktor und vor Eltern und dieses ganze Theater? Ja, das war viel mehr als peinlich. Das war, ich weiß, sowas kann man nicht beschreiben, weil das ist mir im Leben nicht normal passiert. Wie erklärt man denn einer Direktorin, wie es dazu gekommen ist? Ja, da haben wir auch, weil wir haben erzählt, dass wir vorher dann nur so dumm rumgeknutscht haben. Dann. Und dann auf einmal ist da mehr gekommen, weil wir hatten vorher, wir waren da vorher schon ein halbes Jahr zusammen. Wir hatten überhaupt nicht miteinander gepennt oder so, und überhaupt noch nicht. Weiteres lief dann noch gar nicht. Ja. Ihr seid aber auch blöd gewesen. Das erste Mal sucht ihr euch dann den Kunstraum in der Schule aus. Tja, Abwechslung ist das. Ja. Aber das ist dumm gelaufen einfach alles. Ja, ja. Aber heutzutage... Heute lächelt man darüber. Da kann man nur drüber lachen oder sowas. Aber es ist schon... Ich weiß nicht, ich habe sowas noch nicht gehört, irgendwie, dass das anderen Leuten passiert ist. Ja, ja. Deine Eltern, wie haben die so quasi unter vier Augen dann reagiert, dir gegenüber? Ja, mein Vater hat ja erst nie was von erfahren, weil der ist hier LKW-Fahrer und der ist nur am Wochenende zu Hause. Mhm. Ja, und meine Ma, die war erst so ganz, ganz entsetzt darüber, weil ich war ja damals auch nur 15,5 war ich erst. Ja, und dann haben wir darüber gesprochen, weil ich konnte mit meiner Mutter oder kann immer noch so also ganz offen mit ihr darüber reden über solche Sachen. Ja, und das hat sich dann so nach einer Zeit, nach dem richtigen Reden, hat sich das so auch wieder geklärt. Stell dir mal vor, Daniel, so in 20 Jahren, ne? Du bist 38, hast auch ein paar Kinder und exakt die gleiche Geschichte passiert mit einem Kind von dir. Und irgendwann ruft die Direktorin bei dir zu Hause an und sagt, also hier Herr so und so, ich muss dringend mit Ihnen sprechen. Wie würdest du reagieren? Ja, ich würde... So bei der Rektorin, da will ich wohl da einen auf Ernst mitmachen, aber hinterher zu Hause, ich würde... Augenzwinkern. Hab ich auch gemacht. Ich würde darüber lachen, da. Ja. Weil sowas, wenn sowas passiert, da kann man ja nicht irgendwie... Und wenn es einem selber passiert ist, da würde ich nie irgendwie meine Kinder so irgendwie da eine Strafe für geben. Ich hoffe, du bleibst bei dieser Meinung, Daniel. So bleibe ich da. Tschüss, Daniel, danke für deinen Anruf. Und da wollte ich nur einmal... Ja. Da wollte ich einmal noch die Steffi grüßen. Die Steffi. Jawohl. Jetzt mal so rausgeflutscht, dieser Gruß, ne? Okay. Tschüss, Daniel. Ciao. Tschüss. Danny ist dran, ne? Die ist 21. Ja, hallo? Nee, der, oder? Danny. Der Danny. Danny, ja. Und zwar hatte ich da auch so ein hartes Erlebnis. Also da sollte ich meine Freundin von der Schule abholen. Ja? Ja, und also ich komme da hin zur Schule, ganz normal. Und sie hat halt eine Freistunde. Mhm. Ja, und wir haben auch uns auf den Flur gesetzt und der Flur ist auf demselben Flur, wo die Toiletten sind. Mhm. Ja, und wir saßen da auf dem Flur, haben uns unterhalten so und geküsst und so. Und die anderen Schüler, die waren ja alle in der Klasse. Mhm. Ja, haben uns geküsst und alles. Ja, geschmust so. Dann hat das angefangen, dass ich in die Hose gegangen bin, sie bei mir. Auf dem Flur noch? Ja, auf dem Flur noch. Ihr seid aber drauf. Bitte? Ihr seid aber drauf. Ja, da war ja kein Mensch so. Naja, die waren ja alle in der Klasse so. Ja. Und sie ist dann zur Toilette gegangen. Sie hat gesagt, ich muss zur Toilette. Aha. Ja, ist auf Toilette gegangen und dann auf einmal ging die Tür auf von der Toilette. Die Treppe war direkt daneben, wo ich saß. Mhm. Und sie hat mich gerufen. Mhm. Ja, habe ich gedacht, was will die jetzt von mir? Ich war ein bisschen nervös. Mhm. Ja, bin ich reingegangen in die Toilette. Ja, dann ging das da weiter mit den Küssen und so. Mhm. Ja, und sie hat zu mir gesagt, sie wollte mit mir schlafen. Und ich habe extra zu ihr gesagt, ob das nicht der richtige Ort hier ist. Mhm. Ja, sie meinte, wäre ihr egal so. Mhm. Ja, dann ging das dann weiter. Ja, dann habe ich sie so an die Tür getan, damit da keiner reinkommt. Mhm. Ja, und habe ich dann mit ihr geschlafen. Dann. Mhm. Wie alt wart ihr da? Ich war 17 und sie war 16. Dann. Ja. Mhm. Und ist die Sache gut gegangen oder aufgeflogen? Ja, sie hat das ihrer Mutter erzählt. Also es hat euch niemand in der Schule erwischt dabei? Nein, in der Schule nicht, aber sie ist dann nach Hause gegangen, hat das ihrer Mutter erzählt. Mhm. Ja, und daraufhin hat die auch bei mir angerufen, dann gab das Theater zu Hause. Obwohl du es ja gar nicht so schuld warst, wenn es stimmt, wie du das jetzt gerade erzählt hast. Ja, okay, ich meine, ich hätte sagen können, nein, lass mir sein so, no, aber ja, wäre auch besser gewesen vielleicht. Also ich merke schon, diese Damentoiletten haben eine magische Anziehungskraft, oder? Das ich weiß es nicht so. obwohl es wirklich sicher angenehmere Orte gibt, ne? Ja, klar. Hat es dir denn gefallen? Mir hat das persönlich gut gefallen, ihr auch, aber... Danach hat sie das ihrer Mutter erzählt und sie ist Italienerin und da geht das ganz anders ab. Ja, die hat dann bei mir angerufen, die Mutter hat mit meinem Vater geredet und so und dann hat die gesagt, ich muss die jetzt heiraten. Ach du je. Ja, und gab riesen Theater noch da drum. Aber du hast sie nicht geheiratet. Ja, ich bin mit einem blauen Auge davon gekommen. So, jetzt ist sie verheiratet, so, hat auch Kinder jetzt. Ja. Also das ist eine Lehre, nicht so schnell wieder auf die Damentoilette. Ja, ich meine, jetzt würde ich das nicht mehr machen, auf gar keinen Fall, lieber zu Hause in Ruhe. Ich danke für deinen Anruf. Ja, kann ich noch jemanden grüßen? Nee, ihr Lieben, nicht jeder, dann werde ich verrückt hier. Okay. Ne? Okay. Alles klar. Tschüss. Okay, ciao. Ralf, 22. Hallo. Hallo. Sex in der Schule. Ja, also ich habe eher was zu Sexualkundeunterricht zu erzählen. Ja. Und zwar hatten wir in der 10. Klasse, oder wir sollten in der 10. Klasse Sexualkundeunterricht haben. Mhm. Es gab etwas eine Vorgeschichte, hat unser Lehrer, den wir da hatten, schon ein paar Wochen vorher so ein Rundschreiben ausgeteilt, das unsere Eltern unterschreiben mussten, dass sie damit einverstanden sind, dass wir das in der Schule beigebracht kriegen. Mhm. Und Ja, der Lehrer, den wir hatten, er war als Referendar in unserer Schule gewesen. Mhm. Und er wollte unbedingt eine Schule aus seiner Heimatgegend. Und ja. Er hat dann ein paar Tage bevor diese Stunde sei oder dies stattfinden sollte, die Nachricht bekommen, dass er an die Schule darf. Mhm. Und jetzt ist gegen Ende vom Schuljahr ein ziemlich großes Fest bei uns im Ort gewesen. Mhm. Und da hat er halt seine Versetzung mit ziemlich viel Alkohol oder mit ziemlich viel Bier gefeiert. Mhm. Und er kam dann mit einem mordsmäßigen Kater in die Schule. Mhm. Hat gemeint, ja, also wir sollen doch Verständnis haben, dass er nicht so laut reden kann. Und er möchte es auch nicht so viel erzählen, weil er eben nicht so gut drauf ist. Und ob wir irgendwelche Fragen hätten. Also jetzt, wir sind schon im Sexualkundeunterricht, ne? Mhm. Ja. Mhm. Und ja, er wollte halt also von sich aus nichts irgendwie erzählen, bloß ob wir irgendwelche Fragen hätten. Mhm. Und es wäre ihm recht, wenn wir die ganze Stunde als eine Dreiviertelstunde ausdehnen könnten, sondern vielleicht auch ein bisschen früher Schluss machen könnte. Mhm. Ja, und war ein bisschen blöd, irgendwelche Fragen zu stellen. Mhm. Hat sich am Anfang auch keine getraut. Dann kam jetzt so eine Frage auch zum Beispiel, wie man ein Kondom anwendet. Mhm. Dem wollen wir ein bisschen aus dem Weg gehen, weil meint so, er hat nichts dabei und er weiß nicht, wie er das erklären soll. Mhm. Und er hat auch angemerkt, dass ihm das Thema unheimlich peinlich war. Mhm. Und dass er ziemlich froh war, dass er nicht so laut reden konnte und dass er irgendwie einen Grund hatte, um sich aus der Affäre zu ziehen, dass er nichts sagen musste. Wie, das war's dann? Das war eigentlich alles gewesen, was wir da hatten. Soll der jetzt auf eine Stunde veranschlagt gehabt? Ach, dieser gesamte Sexualkundeunterricht war veranschlagt auf eine Stunde? Sollte eine einzige Stunde sein. Das habe ich auch noch nie gehört. Das war schon ziemlich klasse. Diese eine Stunde ist dann also wirklich mehr oder weniger ins Wasser gefallen und ihr standet da und so klug als wie zuvor, ne? Oder? Genau. Wir hatten halt so, was man sich so aus Bravo und sonstig aneignet. Aha. Aber von der Schule aus hatten wir nichts. 10. Klasse war das, ne? Sagst du. Warst du, als du in der 10. Klasse warst, schon rundherum informiert? Also über die wichtigsten Sachen, sagen wir mal, wie es abgeht? Das ist zeitlich einzuordnen, aber so in dem Alter ja eigentlich. Mhm. Durch die Eltern oder eben durch Bravo oder Freunde? Freundeskreis, ja. Gab es in der Zeit noch irgendetwas, wenn du dich erinnern kannst, vielleicht kannst du dich gar nicht mehr erinnern, was besonders spannend noch war, wo man nicht so genau wusste, wo du nicht genau wusstest, was ist das, wie geht das und was steckt dahinter? Nee, eigentlich zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr. Also, ich glaube, so was man so sagt mit eigenen Körper kennenlernen und so, war vielleicht dann doch schon eine Weile vorher. Ja, also ein Sexualkundeunterricht bei einem absolut verklemmten und verkaterten Lehrer. Allerdings. Ralf, danke für deinen Anruf. Gut. Tschüss. Tschüss. Ciao. Jetzt kommen wir in eine andere Generation. Renate, 57. Hallo. Hallo, Domian. Jetzt bin ich aber gespannt. Das ist im Prinzip eigentlich gar nichts so Tolles. Das ist eher witzig. Ja. Und zwar, bei uns hieß es damals noch Menschenkunde. Menschenkunde? Ja. Das war in welchem Jahr? Hilf mir rechnen. Das war 52. Ja, 52, also nach dem Krieg. Ja. Mhm. Und zwar haben wir einen jungen Vertretungslehrer gehabt. Mhm. Und der kam des einen Tags mit so einem Gerippe ins Klassenzimmer. Ja, haben wir gedacht, warten wir mal, was da abkommt. Ja. Und da fing er dann an zu erzählen und sagte, das Becken der Frau ist etwas breiter als das des Mannes. Fandet ihr schon mal interessant, ne? Ja, eine hat natürlich glatt gefragt, warum. Ja. Der Lehrer kriegt einen pieproten Kopf, packt das Gestell und weg war er. Und das war's dann auch. Das war's dann schon? Ja. Und war das denn angelegt, so in Richtung, sollte das so ein bisschen Aufklärungsunterricht sein? Ja, also wir sollten schon den menschlichen Körper kennenlernen, wahrscheinlich, nehme ich mal an. Ne? Mhm. Aber mit so einem Skelett ist das natürlich auch ein bisschen schwierig, ne? Da so Geschlechtsorgane. Ja, und ich nehme an, dass ich das dann schon hätte ausweiten sollen, dass da irgendwie noch was mehr gekommen wäre. Aber es kam nichts. Der Lehrer hat einen puderroten Kopf gekriegt, ist mit dem Ding abgerückt und das war's. Und dann gab es nie wieder Menschenkunde. Nee. Wo hast du denn, Renate, so die Grundinformationen? In der Zeit war es ja nun wahrscheinlich noch viel schwieriger. Bravo gab es damals noch nicht. Genau. Wo hast du es erfahren, wie man es macht? Ja Gott, irgendwann habe ich dann einen Freund gehabt und haben uns halt durchgefischt. Ja. Also, aber so, Aufklärung war damals noch nicht so. Und dann ist auch so im weiteren Schulunterricht nie drüber gesprochen worden, nirgendwo. Ich habe da nie wieder was, denn bei uns waren ja nur noch 8 Klassen, war ja die Zeit noch so. Auch die Eltern haben darüber nicht geredet. Und wenn dann nur so, kann man vergessen. Es war alles ganz peinlich dann, ne? Ja, ja, weißt du, also am besten da einen großen dicken Mantel drüber gehüllt. Ja. Und weißt du noch, wie alt du warst, als du dann letztendlich wusstest, wie man miteinander schläft? Oh, da war ich schon ziemlich alt, da war ich schon 19. 19 Jahre, mhm. Ja. Wie war das damals und bei dir zum Stichwort oder zum Thema Onanie? Das war kein Thema. Das war kein Thema. Nein. Wusstest du überhaupt, dass man das machen kann? Nein. Nein. Wusstest du alles nicht? Absolut überhaupt nicht. Ja. Da kann man ja wirklich froh sein, dass die Zeiten sich so geändert haben. Ne? Ja, ich glaube auch. Das kann man sich heutzutage gar nicht mehr so vorstellen. Das ist alles so. Auf jeden Fall, ich habe jetzt einen lockeren Spruch immer drauf. Wenn ich irgendwie mit jemandem rede, dann sage ich immer, weißt du, wie du tun musst, wenn du heranwachsende Töchter hast? Wenn ich dann gefragt, wer was, dann sage ich, du musst so tun, als wenn du das, was deine Töchter wissen, schon lange wüsstest. Hast du dich denn, ich gehe mal davon aus, dass du Kinder hattest oder hast? Ich habe Kinder. Ja, war es denn, wenn du selbst so verklemmt aufgewachsen bist, war es für dich denn dann nicht auch schwierig, ein bisschen lockerer in puncto Sexualität den Kindern gegenüber zu sein? Nein, bei den Kindern habe ich mich dann umgestellt, weil ich dann begriffen habe, dass meine Erziehung total verkehrt war. Ich habe meine Kinder also nicht so zugeknöpft. Ja, und du hast ihnen relativ früh erzählt. Ich habe ihnen altersgemäß alle Fragen beantwortet. Ja. Und ich meine, als ich dann mit der zweiten Tochter schwanger war, die erste, was da ist. Ich habe ihr das erklärt, was da ist. Ich habe da nicht hier gesagt, hier Storch kommt und sonst was. Dafür ein Blödsinn. Und ich muss sagen, ich habe das immer so weit, wie ich gemerkt habe, die Kinder verstehen. Und du hast den Eindruck bis heute, dass du damit gut gefahren bist? Ich hoffe es. Du hoffst es. Ich hoffe es, ja. Denn meine große Tochter, die hat ja nun schon mit 16 geheiratet. Und die hat mal zu mir auch gesagt, Mutti, was ist denn jetzt eigentlich richtig und so. Ich meine, mit 16 war sie ja noch sehr jung. Da habe ich nur zu ihr gesagt, Tochter, es ist alles richtig, was du und dein Mann in Ordnung finden. Wenn es einer von euch nicht mehr in Ordnung findet, müsst ihr drüber reden. Und aber solange wie euch beiden das gefällt, dann ist es in Ordnung, finde ich. Sehr schön. Renate, ich danke dir auch für deinen Anruf. Alles Gute. Domian, ich habe noch eine Frage an dich. Frag. Ich habe 95 im Oktober einen Brief an dich geschrieben. Da war mir damals, also ich habe eine sehr schwere Zeit damals gehabt. Ich habe nie eine Antwort drauf gekriegt. Was passiert mit den Briefen? Also da sprichst du einen ganz runden Punkt an. Da in all der Zeit, wir haben jetzt bald 2-jähriges Bestehen, ich es nicht geschafft habe, alle Post zu beantworten. Es gibt in einer abgeschlossenen Zone einen Bereich, wo ich diese Post aufbewahrt habe. Das war nämlich damals, also ich war total am Ende und habe irgendwo keinen Ausweg mehr gewusst. Und da habe ich deine Sendung kurz vorher kennengelernt. Ja. Der Brief war sehr lang, vielleicht war das der Grund. Vielleicht. Ich möchte mich dann, das ist gut, dass du es ansprichst, an der Stelle sehr, sehr entschuldigen bei den Leuten, denen ich nicht zurückgeschrieben habe. Ich habe vielen zurückgeschrieben, aber ich schaffe es einfach nicht. Ich habe damals immer gehofft, vielleicht kommt wenigstens mal ein kurzer Anruf oder was. Denn ich muss sagen, also der Brief war eigentlich schon sehr... Renate, es gab Zeiten, wo ich in 1000, 2000, 3000 Briefen da saß. Und das ist so für mich auch sehr erschütternd. Ich weiß, dass da ganz, ganz viele sehr ernst gemeinte Geschichten und Biografien mir geschrieben werden. Und wenn ich das alles beantworten würde, dann müsste ich mich 10 teilen. Das funktioniert ja, das gar nicht. Ist mir schon klar. Irgendwo habe ich mir das auch so überlegt und habe gedacht, aber ich war damals wirklich so runter und so fertig und es war niemand da. Und ich bitte um Entschuldigung und hoffe, du hast Verständnis. Klar. Alles Gute. Also, Tom, ja, mach weiter so. Dankeschön, tschüss. Tschüss. Jetzt haben wir 1.35 Uhr, Zeit für eine kleine Musikpause. Eins läuft Domian, Talkradio vom WDR aus Köln. Heute Nacht heißt unser Thema Sex in der Schule. Und ich frage euch, welche Sexerlebnisse ihr in der Schule hattet. Mit Schülern, mit Schülerinnen oder auch mit Lehrern oder mit Lehrerinnen. Und wie lief oder läuft bei euch der Sexualkundeunterricht ab? 0130 2911, das ist die Nummer, wenn ihr Lust habt, euch mit mir zu unterhalten. Und die Faxnummer, unter der ihr uns auch erreichen könnt, 0130 11 51 22. Heinrich, 42 Jahre. Jawohl, hallo, grüß hallo. Dich. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, leg los. Ja, Sex in der Schule, ja. Ja. Also mit 9 Jahren habe ich ein Mädchen kennengelernt, das 3 Klassen höher war, die war 12. Mhm. Und ich habe mich unsterblich in sie verliebt und sie sich dann wohl auch in mich. Und wir sind dann zusammengegangen und dann mit 10 Jahren, also ich war 10, sie 13, wurde sie schwanger. Ach du, von wem? Von dir? Von mir, ja. Mit 10 Jahren warst du schon geschlechtsreif? Ja, scheinbar. Offensichtlich. Ja, bist du sicher, dass du derjenige warst? Ja, ja, das sieht man heute auch. Erzähl mal weiter. Meine Eltern haben auch damals... Also Jugendamt wurde dann eingeschaltet und alles und da wurde dann auch so ein Bluttest gemacht und weiß Gott was alles, weil man hatte da auch dann zuerst gedacht eben, dass der Lehrer oder sowas oder ältere Schüler im Spiel waren und so. Ne? Aber nein, es war ja bloß ich. Also ihr beide habt miteinander geschlafen? Ja, richtig. Im zarten Alter von 10 und 13? Ja. Wo? Ja, in der Schule. In der Schule sogar? Ja, im Heizungskeller. Nein, in der Heizungskeller. Da haben wir uns immer getroffen in der Pause. Und da habt ihr miteinander dann Sex gehabt? Ja, zuerst natürlich so ein bisschen so Entdeckungsreise und so ein bisschen gespielt. Ich wusste schon ein bisschen was von, ich habe also ältere Geschwister gehabt und da in dem Alter, die waren also 3 Jahre und 6 Jahre älter als ich. Und da kriegt man dann doch so einiges mit bei den Gesprächen und so. Ja. Und dann habe ich von meinem ältesten Bruder dann auch mal so ein Heftchen gesehen und so und mal angeguckt und so. Und war ja alles hochinteressant, ne? Ja. Und da musste man das natürlich ausprobieren. Und dann hat die ältere Frau, sprich die 13-jährige Frau, dich dann auch in die Geheimnisse der Sexualität im Heizungskeller eingewiesen. Wir haben uns gegenseitig eingewiesen. Sie hatte ja auch noch keine Erfahrung. Sie hatte auch noch keine Erfahrung. Ja. So, nun ist sie schwanger, ja. Und wie ging das? War doch hochdramatisch dann. Du bist das ein Kind. Hochdramatisch, ja. Gerade mit den Eltern und Jugendamt und dann durften wir uns nicht mehr sehen, dann haben wir uns heimlich getroffen und ich wurde dann in das Internat gesteckt und ihre Eltern waren etwas wohlhabender und das sollte dann, sie wurde dann hier nach Deutschland geschickt, das war also in der Schweiz war das, in Zürich, ja. Und sie wurde dann hier zu Verwandten hierher geschickt und hat dann praktisch hier das Kind ausgetragen. Streng katholische Familie, also Abtreibung kam gar nicht in Frage. Gott sei Dank, muss ich also sagen. Ich bin heute sehr glücklich darüber. Und ja, dann ging es also so weiter, dass wir uns dann immer wieder getroffen haben, heimlich und so. Und dann mit 16 haben wir gesagt, wir wollen heiraten. Und dann wurde dann Ausnahmegenehmigung beantragt. Das hat dann auch noch Zinnober gegeben mit psychologischen Untersuchungen und alles. Und wir haben aber die Genehmigung bekommen. Da warst du 16 und sie 19? Ja, richtig. Ja. Und wir wollten schon früher, aber früher gab es keine. Mhm. Das war also undenkbar. Ja, und heute haben wir miteinander 4 Kinder, sind glücklich verheiratet. Ihr lebt immer noch zusammen? Wir leben immer noch zusammen. Das ist ja eine irre Geschichte. Das wir würden gerne noch Kind haben, aber der Jüngste, der ist heute 16 und das war also eine sehr schwierige Schwangerschaft. Mhm. Und ein halbes Jahr nach der Schwangerschaft war dann so Gebärmutterkrebs festgestellt und dann wurde also Totaloperation gemacht. Und dann konnten wir keine Kinder mehr haben. Jetzt habt ihr 4. Jetzt haben wir 4. Ja. Langt ja auch, oder? Ach, wir wollten einen ganzen Stall haben. Sag mal, Heinrich, der erste, war das ein Junge? Das war ein Junge, ja. Dann ist der jetzt 32? Der ist jetzt 32 Jahre und auch schon Sohn mit 10 Jahren. Das ist ja irre. Das ist ja wirklich verrückt, dann so einen super jungen Vater zu haben. Ja, vor allem den Großvater, mit 32 Großvater zu werden, das war ein Traum. Mit 32 Großvater? Ja. Das ist ja wirklich wahnsinnig. Und interessant ist ja, dass ihr, ich meine, da ist man ja noch wirklich super jung mit 9 und mit 10 und 13. Und dass ihr dann so zusammengeblieben seid, dass ihr auch dann so füreinander geschaffen wart. Ja, scheinbar. Das war Schicksal, ne? Ja, ja. Wir haben uns getroffen und das war vorbestimmt und ist halt passiert. Mhm. Dann hast du doch mit diesem Jungen ganz viele Dinge machen können, quasi wie ein Kumpel, ne? Oder wie ein Bruder. Wie ein Bruder, ja, ja. Richtig. Mhm. Sagt der Papa, die Zeiten waren schon schwierig, ne? Mhm. Und da muss ich auch sagen, meine Eltern und ihre Eltern, wir hatten dann, wie sie es dann geschnallt hatten, so, wie das Kind dann so 1-2 Jahre alt war. Und dann hatten wir eine unbandliche Unterstützung. Ach, dann ja, doch von Seiten der Familie. Ja, dann von der Familie, dann haben sich die Familien erstmal getroffen. Mhm. Vorher haben sie sich gegenseitig Vorwürfe gemacht, Schuldzuweisungen und so. Mhm. Aber dann war am Jugendamt auch ein sehr guter Psychologe, der das dann in die Hand genommen hat und dann praktisch die Wogen geglättet hat. Ja, als ihr dann geheiratet habt mit 16 und 19, seid ihr zusammengezogen und war denn das Kind sofort dann auch dabei? Ja, ja. Von Anfang an? Das war von Anfang an dann dabei. Ja, da war der ja auch schon 6, ne? Ja, da ging er gerade zur Schule. Ja, das ist ja eine tolle Geschichte. Also Sex in der Schule, so fing es an und jetzt ist da eine richtig große Familie raus erwachsen. Richtig, ja. Und ich habe bloß angerufen, weil ich gesagt, so viel Negatives wird da immer gesagt. Ja, ne? Ja. Es muss nicht immer negativ sein. Nee. Wenn du so früh angefangen hast, das hast du ja nur, muss ich dich trotzdem fragen, du hast dann wahrscheinlich nicht viele Erfahrungen anderweitig gemacht mit Frauen. Keine, überhaupt keine. Überhaupt keine. Es gibt eine Frau in deinem Leben, das ist deine Frau. Eine Frau in meinem Leben, ja. Und so ganz wirklich, Hand aufs Herz, hast du manchmal nicht das Gefühl, du würdest doch gerne auch mal was anderes kennenlernen oder suchen? Nee. Nicht? Nee. Also wenn ich so die Bekannten angucke, ne? So meine Freunde, die dann ihre Erfahrungen gemacht haben, dann so mit 15, 16, 17 und so und dann die einen früh geheiratet und dann nach 3-4 Jahren geschieden, die anderen, nee, ich heirate nicht vor 30 und dann auch mit 45 geschieden und so und Kinder auf der Strecke geblieben und alles, ich habe nichts verpasst. Ja. Schön, sehr schön zu hören und sehr schöne Geschichte. Ich danke, dass du angerufen hast. Alles Gute dir und deiner Familie, Heinrich. Jo, danke schön. Tschüss. Tschüss. Das ist ein Ding. Dirk, 23. Ja, servus Jürgen. Ja, hallo. Ich habe ein etwas heikles Thema und zwar hatten wir am Gymnasium einen katholischen Religionslehrer. Ach du je, ich ahne jetzt schon. Dinge, erzähle. Was? Der war gleichzeitig Priester und hat sich halt an jüngeren Schülern vergangen. Ah ja, ja, ja, ja. An deinem Gymnasium? An meinem Gymnasium, ja. Warst du selbst betroffen auch? Ja, also nicht so heftig wie teilweise andere, aber das Ganze, muss ich dazu sagen, ist erst viel später aufgeflogen. Also ich bin jetzt 23. Also es ist aufgeflogen? Ja, ja, ist rausgekommen. Und vor 3 Jahren, da war ich beim Bund. Und da ist das halt, war groß, auch bei uns halt in den Medien, da ist er von der Schule geflogen. Und ist dann von der Kirche halt, ist irgendwo anders hin halt versetzt worden. Und ja, der war halt sehr beliebt bei allen, sowohl bei Schülern als auch Eltern. Der ist zum Beispiel auch zu meiner Konfirmation von meinen Eltern eingeladen worden. Jedenfalls hat er dann auch öfters Fahrten organisiert, so Zeltlager. Ja. Und da war ich halt mit Klassenkameraden auch mit im Sommer. Ja. Und er hat immer so seine Lieblinge gehabt. Das waren immer nur Jüngere, vielleicht bis 13 Jahre oder so. Immer Jungs. Ja, ja. Und dann, ja, wenn die älter waren, hat er sie in Ruhe gelassen. Halt. Und dann hat er immer ein paar so seine Lieblinge im Zelt gehabt. Und da war auch ein Klassenkamerad von mir dabei. Der kam dann am nächsten Tag an und hat gesagt, der Sohn so hätte ihm halt in die Hose gegriffen und an ihm rumgefummelt und so, habe ich gesagt, so hast du wohl nicht mal und so. Hat ihm natürlich keiner geglaubt. Ja, und da war ich auch mal mit zum Skifahren mit ihm. Und da sind wir zu fünft halt gefahren und ich war der Einzige, der allein in einem Zimmer war. Mhm. Und da war ich etwas krank halt und da ist er auch zu mir gekommen, hat angefangen mich so ein bisschen so zu streicheln und so, aber ist mir nicht in die Hose gegangen oder so. Mhm. Und das Ganze ist mir halt erst später aufgefallen, halt als das Ganze aufgeflogen wurde. So, ich war da vielleicht 13. Ja. Und da habe ich das gar nicht so mitbekommen. Verstehst du, was ich meine? Ja, ich verstehe, was du meinst. Ja. Es ist aber so, dass du nie, außer dieser kleinen Geschichte, da Opfer von ihm warst. Ja, ich direkt nicht. Nee. Nicht direkt, es waren nicht. Zum Beispiel meine Brüder, waren auch auf der Schule. Mhm. Und da waren Klassenkameraden halt also intensiver betroffen. Mhm. Weißt du denn über diese Geschichte hinaus, die du gerade erzählt hast mit dem Zelt da, noch andere Sachen, die passiert sind, konkrete Sachen und heftigere Sachen? Ja, was heißt heftig? Also er hat nie direkt einen Geschlechtsverkehr mit den Jungs gehabt. Er hat ihn nur angegrapscht. Ja, nur angegrapscht. Mhm. Und immer die Kleinen. Hat sie halt auch dazu gezwungen, halt bei ihm was zu machen. Mhm. Ach, das auch? Ja, und das waren zahlreiche Fälle. Also sind dann über, das ist halt nachher auch vor Gericht gekommen. Und da waren halt bestimmt 30 Fälle. Ja. Was dann halt, also es haben zwei, drei Leute, haben angefangen auszusagen und dann ist haben sich viele andere halt noch dazu gemeldet. Mhm. Dann haben die Leute sich getraut. Ja. Danach. Wie ist er verurteilt worden, weißt du das? Ja, er selber ist halt versetzt worden von der Kirche. Mhm. Die hat ihn wohl gedeckt. Also, der ist jetzt, wir sind im Saarland, der ist nach Bayern versetzt worden. Mhm. Und seitdem habe ich nichts mehr davon gehört. Mhm. So geht das dann oft, ne? Und ja. So leicht kommen die dann davon, ne? Ich kenne diesen Fall jetzt nicht. Wenn das so nur, wenn das nur die Konsequenz war, ist das natürlich ein Skandal letztendlich, ne? Ja, also hat wohl auch noch eine Geldstrafe gehabt, aber Der gehörte, 15.000 Mark oder der gehörte eine Weile hinter Gittern, finde ich. Ja, also ich war auch macht. Recht sauer, ja. Als ich das gehört habe. Ich danke, dass du es uns erzählt hast, Dirk. Ja, gut, alles klar. Tschüss. Tschüss, mach weiter so. Danke, tschüss. Stefan ist 31. Wen haben wir? Stefan, hallo? Stefan, das war nichts. Dann haben wir Annika. Annika? Ja, hallo. Doch. Annika, 21, hallo. Ja, richtig. Schönen guten Abend. Guten Abend. Guten Morgen. Mensch, du bist die erste Frau heute, stimmt das? Ehrlich? Nee, die Renate war gerade schon dran. Und die Andrea am Anfang. Aber die Männer sind in der Überzahl. Jetzt bist du da, umso schöner. Ja. Also, ich habe nur eine ganz kurze Geschichte. Ja. Und zwar, als ich in der 5. Klasse war und auch dann, also Sexualunterricht hatte, mussten wir auch, wie ich schon vorherige erzählt haben, so Zettel ausfüllen lassen von unseren Eltern. Mhm. Und da konnte man ankreuzen, meine Tochter nimmt nicht teil oder ein Gespräch erwünscht. Mhm. Und meine Mutter war die Einzige, die angekreuzt hat, ein Gespräch erwünscht. Mhm. Und alle anderen durften teilnehmen. Und also ich weiß nicht, dass ich wirklich wahnsinnig sauer war auf meine Mutter, weil sie angekreuzt hat, Gespräch erwünscht, weil ich die Einzige war und die ganzen anderen Klassenkameraden haben das natürlich mitgekriegt, dass meine Mutter ein Gespräch möchte. Ja, und du standst dann peinlich berührt da. Oh, das war ganz, ganz schlimm. Warum wollte deine Mutter das Gespräch? Einfach weil, also ich bin das älteste Kind, die älteste Tochter. Ja. Und sie wollte einfach wissen, was sie da erzählen, was der Lehrer sagt, um was es da genau geht, auch ob da Filme gezeigt werden und so. Und sie wollte sich einfach vorher informieren. Ich gehe davon aus, dass dieses Gespräch stattgefunden hat. Ja, es hat stattgefunden. Und wie hat sie sich dann entschieden? Ich durfte teilnehmen. Du durftest teilnehmen, ja, Gott sei Dank. War es denn? Ja, also das wäre echt schlimm gewesen. War es denn dann interessant und schön? Ja, also schön, ja, weil wir auch einen tollen Lehrer hatten. Mhm. Interessant auch, bloß ich war schon aufgeklärt, ich habe drei jüngere Geschwister und habe das eigentlich alles ziemlich gut mitgekriegt bei denen, vor allen Dingen beim Jüngsten natürlich auch sehr viel gefragt und meine Eltern waren eigentlich immer offen und ehrlich zu uns Kindern und von daher war ich auch schon aufgeklärt. Also war das für dich alles kalter Kaffee letztendlich, was ja, da erzählt wurde? Ja, mehr oder weniger schon. Also nee. Ich war auch was erstaunt, wie viele Kinder in der Klasse saßen, die wirklich noch überhaupt keine Ahnung hatten, noch so nach dem Motto, wir glauben an einen Klapperstall. Trotz Bravo und ähnliche Zeitschriften. Ja, Ja, aber also ich kann mich auch daran erinnern, also so in der 5. Klasse haben wir noch kein Bravo gelesen. Mhm. Echt nicht? Nee, erst zur 7. Klasse fing das an. Ist eine sehr ländliche Schule. Ja, ja. Also ich weiß noch, ich erinnere mich an meinen Sexualkundeunterricht. Da war das noch, so wie ich es vorhin auch schon gesagt habe, ziemlich streng reglementiert. Da wurden die Jungs und die Mädels getrennt voneinander. Aber dann, muss ich sagen, war das schon okay. Also man hat das relativ sachlich, ohne es zu formal zu machen, uns erklärt. Und das, da ich von zu Hause auch nichts mitbekommen hatte, fand ich das schon interessant. Mhm. Und war natürlich das waren die interessantesten Schulstunden überhaupt. Das zog sich ein ganzes Jahr hin. Mhm. Einmal in der Woche. Super spannend. Ah nee, so lange war es. In der Zeit musste man das erstmal ausführlich erklären. Mhm. Annika, danke. Bitte. Bis dann mal. Ja, tschüss. Tschüss. Stefan, 31. Hallo? Hallo? Ja, Stefan. Ja, hallo. Ah, ja. Jetzt bist du da. Genau. Meine Geschichte über Sex in der Schule ist, dass ich meine allerersten sexuellen Erfahrungen mit einem Mitschüler auf einem Klo in einer Box einmal in der Woche über einen längeren Zeitraum nach dem Sportunterricht so am Nachmittag hatte. Aha. Wie ist es dazu gekommen? Ist überhaupt nicht, also kann ich jetzt heute überhaupt nicht mehr nachvollziehen. War einfach so. Irgendwann haben wir uns zurückgezogen und dann passierte das. Und das wurde dann so ein wöchentliches Spielchen, weil man hatte halt einmal nachmittags, so weiß ich nicht, 9., 8., 9. Klasse, Sportunterricht und dann war das schon klar, dass wir einen Bus später nahmen, weil das dann so sein musste, genau. Ja, das war dann schon das Ritual, das gehörte dazu. Das gehörte dann dazu, ja. War das einen relativ langen Zeitraum, denke ich mal vom halben Jahr oder so. Ja. War das so eine reine sexuelle Neugierde und Befriedigung oder wart ihr in irgendeiner Weise auch ineinander verliebt? Also das Problem war, dass... ich denke das Zweite, aber das ist, wir waren vielleicht auch noch nicht so weit darüber zu reden oder so, denn das wurde sonst auch totgeschwiegen. Mhm. Es war irgendwie auch nicht darüber geredet worden, sondern es war klar, nach dem Sportunterricht ging es dann in diese Box. War das denn so ein Freund von dir? Das war ein Freund von mir. Das heißt, ihr habt sonst auch andere Sachen miteinander gemacht? Ja. Aber ihr habt nie über diese Sache geredet damals? Nein. Und habt überhaupt nicht. Diese sexuellen Erfahrungen auch nirgendwo anders versucht weiterzumachen, weiß ich, zu Hause im Zimmer oder im Wald oder nein, überhaupt nicht, überhaupt immer nur. Oh, das war auch immer das Problem, weil beide oder wir beide so in den Elternhäusern ziemlich beengt wohnten zu dem damaligen Zeitpunkt und da war mit Familie und was weiß auch ich immer, das war auch nie geplant, dass man mal irgendwie so gesagt hat, wir treffen uns mal nachmittags. Es wurde halt nie drüber geredet. Wie weit ging denn dieses sexuelle Erleben? Was habt ihr miteinander gemacht in dem Klohäuschen? Ja, das war eigentlich nur, oder was heißt nur, es war gegenseitige Befriedigung, halt nur mit der Hand, kein Analverkehr oder so. Oral und es waren auch schon, nein, auch nicht, aber es waren, wobei er da nicht drauf stand. Von mir kamen da mal Initiativen, aber das stand gar nicht drauf. Mhm. Das war aber relativ zärtlich. Es war da wart ihr unangenehm. 11, 12? Nee, älter. So, ach, wann ist das? 8., 9. Klasse, da ist man schon. Stimmt, 14 so. Ja, 13, 14 so. Ja. Und dann hörte das nach einer gewissen Zeit auf. Warum? Weil wir dann uns in Mädels verknallt haben. Ach so, na, das war's dann. Ist von diesem Spaß an Männern bei dir was übrig geblieben? Oder? Ja, ich hatte danach nochmal mit einem anderen Mitschüler Kontakt, aber auch keinerlei Analverkehr, aber heftiger, dann auch mal so nachts im Bett, mal über einen längeren Zeitraum, nicht nur so dieser kurze Akt, weil dann der Bus fuhr, sondern es ist keine homosexuelle Neigung bei mir dann irgendwie geblieben. Auch keine bisexuelle Neigung, dass du... Nein, auch nicht. Nein, also ne? Ich denke mal, dass das an den Menschen lag und nicht an einer homosexuellen Neigung. Eine schöne Erinnerung, wenn du dran denkst? Mit dem negativen Aspekt halt, dass man nicht drüber geredet hat. Ja. Was auch viele Jahre später, als man sich mal wieder getroffen hat, so bei Klassentreffen oder sowas. Auch nicht passiert ist? Überhaupt nicht passiert. Überhaupt nicht, bis heute. Aber, wobei ich da Lust drauf hatte, aber da kam nichts rüber. Gut, und was soll ich da? Ja klar, sicher, ja. Danke für deinen Anruf. Okay. Tschüss, Stefan. Tschüss. Tschüss. Jetzt haben wir die Edith und die Edith ist 42. Hallo. Ja, hallo, Domian. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, was sollte ich sagen? Also erstens mal habe ich mich in meinen Lehrer verliebt. In welchem Alter? Mit 18. Mit 18? Ja. Auf dem Gymnasium? Ja, genau. Und er sich in dich auch? Ja, doch. Wirklich? Bei einer Klassenfahrt, da sind wir uns irgendwie mal näher gekommen. Aha. Ja, und heute sind wir verheiratet. Nein. Ja, doch. Das musst du jetzt ausführlich erzählen. Also, er war, was für ein Lehrer war er? Deutsch. Ja. Mhm. Ein Schöngeist also. Ja. Sozusagen, ja. Genau. Und wie lange hattest du ihn schon als Lehrer, als du merktest, da tut sich, da regt sich was bei dir? Noch gar nicht lange, es waren so ein halbes Jahr vielleicht. Mhm. Mhm. Dann hatten wir, also der kam später im Jahr als Ersatzlehrer rein. Aha. Und dann hatten wir eine Abschlussfahrt, also in der Klasse, weil sich das, die Zweige sich dann getrennt haben. Ja. Ja, und da ist das dann passiert, ja. Wie viel wart ihr auseinander? Wie viele Jahre? 18. Ach, er war 36 damals. Ja. Aha. So, und nun hast du dich in ihn ein bisschen verknallt. Das ist ja dann erst der Anfang. Wie hat sich ja. das denn dann verdichtet und weiterentwickelt? Ja, wir hatten das eigentlich so ein Jahr noch ein bisschen geheim gehalten. Mhm. Wann hat es denn zum ersten Mal so richtig gefunkt zwischen euch beiden, wo klar war, wo dir auch klar war, er will und er ist auch verliebt? Na, also eigentlich dann nach dieser Fahrt, mhm. ja, weil wir hatten dann doch später, also irgendwie in der Klasse, dann hat er dann nochmal was gesagt zu mir und ja, und dann ging das so eine Zeit lang dahin, bis wir eigentlich gewusst haben, ja, also wir sind es eigentlich. Ja. Mhm. Und dann, wie lange warst du noch auf der Schule? Noch 2 Jahre dann, also nicht ganz 2 Jahre. Da lief das heimlich alles? Ja, also bis zum Schluss eigentlich, ja. Bis zum Schluss. Ja. Und wann habt ihr dann geheiratet? Kurz darauf. Kurz darauf schon? Ja, du hast Abitur gemacht und hast gleich deinen Deutschlehrer geheiratet. Ja, dann war ich eben dann schon schwanger und und heute haben wir 4 Kinder. Jetzt habt ihr 4 Kinder, seid froh. Er ist immer noch Lehrer in der Schule. Er ist momentan, hat den Lehrerjob eigentlich aufgegeben. Ach so. Und hat jetzt so ein, ja, macht bei uns im Jugendzentrum also mehr ja. so pädagogische Sachen. Das kann aus Liebe und Sex in der Schule erwachsen, ne? Eine ja. Ehe, 4 Kinder und eine glückliche Familie. Ja, bis heute. Ja, wunderbar. Kein Problem. Ede, danke für deinen Anruf. Okay, tschüss. Jetzt haben wir noch den Hendrik und der ist 46. Ja, guten Morgen, Domian. Guten Morgen. Ich bin mich ganz, ganz hastig beeilen, weil ich habe fürchterlich lange versucht durchzukommen. Ja. Ich bin also Leiter eines Jugendzentrums, aha. in dem es seit 1992 eine Schülerbetreuung für Grundschüler gibt, am Nachmittag. Ja. Also für Eltern, die beschäftigt sind. Mhm. Und es ist also erstaunlich, wie die Grundschüler, 6 Jahre alt, und es ist ganz erstaunlich und überraschend für uns gewesen, wie die eigentlich so mit Sexualität umspringen und dass das für die ein Riesenthema ist. Schon. Das fängt also zunächst mal verbal natürlich an. Ne? Mhm. Die sagen also ganz, ganz schlimme Worte, ohne unbedingt zu wissen, was dahinter steckt. Sag ein Wort, damit wir müssen es jetzt nur... Ja, Ficken, Bumsen, Blasen, ah, ja. alles, was dazugehört. Das sagen die dann schon. Aber volles Rohr. Und wenn dann zum Beispiel auch ein Erwachsener zum Beispiel, da kommt irgendein Mann und eine Frau, trifft sich, das können Kollegen sein, und sagt, ah, das ist eben seine Verliebte oder sowas. Und dann werden also die tollsten Dinge da gesponnen. Also die reden ziemlich krass miteinander ja, oder über solche Sachen. Genau. Haben die denn miteinander auch schon was? Die versuchen immer was, ja. Also das spürt sich natürlich alles im angezogenen Zustand. Das sind also Stellungen, die ausprobieren, mhm. Die sie also irgendwo gesehen haben müssen. Mhm. Und kein Mensch will es gewesen sein. Also die Eltern sagen, nee, woher haben die das? Mhm. Die Lehrer sagen, woher haben die das? Die Kindergärten, wo die vorher drin gewesen sind, die sagen, wir waren es nicht. Die keiner will es gewesen. Die gucken heimlich die Videos vom Papa, die er versteckt hat. Ich bin davon überzeugt, dass einige, also wenige, nicht alle, aber dass einige das mit Sicherheit schon mal gesehen haben. Sag mal, Hendrik, wie lange machst du diesen Job schon? Ich mache den jetzt seit 18 Jahren, aber diesen Kinderjob erst seit 1992. Ja, ich wollte dich nämlich fragen, ob du das beurteilst, ob im Laufe der Jahre, ich sag jetzt mal, so dieses heftiger geworden ist, dass das sexualisierter ist, auch das Verhalten der Kinder untereinander, nicht nur in der Sprache, sondern überhaupt. Hat sich das intensiviert? Kann ich nur seit 1992 sagen. Ja. Wir haben früher auch Kinder im Haus selbst gehabt, mhm. das ist dann ausgegliedert worden. Von daher bin ich nicht so ganz aktuell, mhm. aber das ist mit Sicherheit schon lange, lange Zeit so. Ja. Aber ich kann jetzt nicht unbedingt sagen, dass es heftiger geworden ja. ist und ich glaube da auch eigentlich auch gar nicht dran. Findest du es im Prinzip okay? Ich finde das im Prinzip sehr okay. Ich finde nur die Unbeholfenheit der Erwachsenen so unmöglich. Die schämen sich dann. Nee, und vor allem, die trauen sich auch untereinander nicht darüber zu reden, damit offen umzugehen. Lieber Hendrik, die Sendung ist gleich zu Ende. Leider. Danke für deinen Anruf. Dankeschön. Bye, bye. Tschüss. In der Technik, heute Nacht Hans-Jürgen Wilde, morgen Nacht offenes Talkradio. Ich freue mich auf euch. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr WDR Fernsehen. Bis dahin, schöne Nacht. Ciao, ciao.